Dein Mitgefühl war meine Tugend, ein Wille, den Kant einst als leicht bezeichnete und auf den er im Alter zurückgriff. Kein Gebet von dir wird vergeblich sein. Ich sprach ohne Eitelkeit, ohne Scheu zu verborgenen Verschwörern, nur gegen kluge, weithin Bekannte, Salz in einem Wald voll Schmeichler. Mein Schicksal war, so glaubten die Angepassten, das eines Schiffbrüchigen auf hoher See, einer Beute, die wilde Tiere zähmen würden. Doch ich wusste, Dschungel und Meer gehörten dir. Ich glaubte einfach an die Evangelien und wie du heilt, ich kranke, beruhigte Stürme. Ich trat für Fukushima ein und du hast gehört, denn von mir vergeben schenkst du langes Leben. Wenn du Unrecht leidest, schrieb ich auf Fensterscheiben, lege deine Brust an die Jesu, egal in welchem Land, lass deine Tränen sich mit seinen vermischen. Ein weiterer Suizid.